DR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir können uns ja unter anderem eventuell auch, wenn ihr das wollt, über Stefan Raab unterhalten. Gestern ist ja bekannt geworden, dass er Ende 2015, also am Ende diesen Jahres, seine Fernsehkarriere beendet. Wie findet ihr das? Was habt ihr gedacht und empfunden, als ihr diese Nachricht gelesen oder gehört habt? Aber generell offene Runde, ihr könnt auch zu anderen Themen anrufen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Özkan, 26. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Özkan. Hi. Ich wollte auch über das Thema reden, über Stefan Raab. Ach guck, so schnell geht's. Ja, genau. Und zwar, ich finde das gut, dass er jetzt aufhört. Also, das heißt gut, aber ich habe es geahnt auch. Warum? Es war die Luft raus. Also, es kamen auch immer diese Gerüchte, dass die Osterpause verlängert worden ist. Und ich glaube auch Zirkus Halligalli auch auf Pro7 mit Joko und Klaas hat ihm, glaube ich, auch sehr viele Marktanteile, glaube ich, gekostet. Ich weiß es nicht ganz genau, aber man hat es immer so rausgehört. Und ich glaube, er ist, glaube ich, zu alt geworden. Wobei Zirkus Halligalli läuft ja vor TV Total. Genau. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, die Zielgruppe, also der Stefan Raab hatte ja eine Zielgruppe vor 10 Jahren. Mhm. Und der war ja 10 Jahre jünger. Ich weiß nicht, ob er zu alt geworden ist, vielleicht auch. Hast du denn in der letzten Zeit TV Total noch geguckt? Ja, aber seltener. Also, ja. Ich wusste ganz genau, okay, jetzt kommen wieder die Gags. Und man hat irgendwie auch gemerkt, dass Stefan Raab so, ich weiß nicht, also in den letzten Jahren, man hat immer mehr gemerkt, dass es mehr abliest und es ist halt so immer das Ritual gekommen. Ich weiß nicht. Nun gab es TV Total oder gibt es TV Total ja immer noch nach der Sommerpause. Ja. Und aber auch die Event-Shows, also Turmspringen, Schlag den Raab. Mhm. Und so weiter. Wie hast du die gefunden? Ich habe zum Beispiel das Turmspringen habe ich gar nicht geguckt. Schlag den Raab habe ich anfangs auch oft mal geguckt, aber irgendwann wurde es mir auch immer dasselbe quasi, ne? Und es war auch vielleicht viel zu viel auf ProSieben. Also ich muss dir sagen, für mich ist nach wie vor das die beste deutsche Fernsehsendung Schlag den Raab. Ich fühle mich da hochgradig gut unterhalten. Es ist eine Live-Sendung. Es wird nicht irgendwie irgendwas rumgeschnitten. Stefan ist extrem ehrgeizig, was das Ganze sehr spannend macht. Und man sieht, dass er kämpft und gewinnen will. Und ich habe mich dabei ertappt, was ich eigentlich sonst kaum mehr so mache, dass ich über Stunden und Stunden und Stunden an einer Fernsehsendung hänge und nicht wegzacken kann. Diese Sendungen sind ja bisweilen 4-5 Stunden dauern die ja. Ja, also es hat mich auch, es hat auch mal wieder eine Game Show, ne? Also es war früher die 100.000 Mark Show, die gab es ja früher. Und der hat das wieder quasi da rausgeholt. Und das kann nur Stefan Raab, finde ich. Das stimmt. Das nimmt man ihm, keinem anderen Moderator nimmt man das ab. Weil er so ehrgeizig ist und weil man weiß, der will gewinnen. Und man sieht ja, dass der bisweilen auf dem Zahnfleisch geht bei diesen Sendungen. Und das ist für mich das Spannende. Also das bedauere ich sehr, wenn das weg ist. Was glaubst du? Er hat ja nun gesagt, dass er seine Fernsehkarriere beenden will. Das ist ja noch eine größere Aussage, als ich höre mit TV Total auf Ende 15. Glaubst du, dass er ganz aus dem Fernsehen verschwinden wird? Das kann ich nicht sagen. Also da schätze ich ihn sehr, sehr, ist sehr unschätzbar, glaube ich. Also ich bin ja, er ist sowieso nicht so durchschaubarer Mensch. Er hält ja auch sein Privatleben zum Beispiel unter Verschluss. Das finde ich ja auch bemerkenswert für also, so ein... Ich halte ihn für sehr konsequent. Vielleicht sagt er wirklich, nun habe ich so viele Jahre so viel Erfolg gehabt im Fernsehen, ja. Nur ist Schluss. Andererseits finde ich, er ist ein so gigantisches Talent, dass es eigentlich schade ist, wenn der nicht irgendwie im Fernsehen eine große Sache macht. Aber du sagst auf jeden Fall, du bedauerst das nicht so sehr, weil du meinst, die Sache ist irgendwie ein bisschen, hat sich ausgelebt. Ja, also ich finde, man sollte irgendwann auch immer aufhören, wenn es gut ist. Also er hat ja auch Eurovision Song Contest gewonnen mit der Lena, er hat es nach Deutschland geholt, ja, quasi. Das darf man nicht vergessen, das sind gigantische Erfolge. Sind ja, das. Und ich glaube, er hat auch alles erreicht, was er erreichen wollte. Ne? Ja. Also er ihm gehört die Produktionsfirma. Ja. Und hat sogar das Kanzlerduell mit moderiert. Ja, genau, das kann ich mich auch erinnern. Das ist großer Coup gewesen. Ja, danke für deine Meinungsäußerung. Mal sehen, was die Leute heute noch so sagen. Ja, gerne. Özkan, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss, danke. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Jörg. Jörg ist 56. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Ich freue mich, dass das endlich mal geklappt hat. Ich freue mich, dass du zu Gast bist hier bei mir. Um was geht es denn bei dir? Es geht um meine Natursekleidenschaft, um Gangbangs und um eine dominante Beziehung. Ah, deine, ich habe das erste Wort nicht verstanden. Welche Leidenschaft? Natursektleidenschaft. Natursektleidenschaft. Ja. Ah. Ja, dann leg mal los. Gangbang, Natursekt und... Ich bin in jungen Jahren, hat meine Mutter immer diese Sexzeitschriften nach Hause mitgebracht von einer Arbeitskollegin. Ja, wie hießen die damals? Da habe ich den als pubertierender junger Mann reingeguckt. Und da waren da sehr viele Rotlichtmilieus, sehr viele Berichte über Rotlichtmilieus. Ja, wie hießen denn die Zeitungen damals? Wochenend, Sexy, St. Pauli Nachrichten. Ja, genau. Und wenn meine Mutter auf der Arbeit war, habe ich da reingeguckt und da waren sehr viele Rotlichtberichte drin. Und da habe ich seit der Zeit ziemlich diese das Rotlichtmilieu an, obwohl ich kein Bordellgänger bin. Und habe mir dann halt in jungen Jahren die Videos ausgeliehen, damals noch VHS-Kassetten. Das fing erst mit ganz normalen Pornos an, so 0815, und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Weil wir brauchten immer mehr den Kick, das wurde immer tabuloser, bis ich dann bei diesen Natursekt-Videos gelandet bin. Also Natursekt ist, wenn man auf Urin steht. Wenn man auf Urin steht, um es mal zu übersetzen für die Leute, die das nicht so kennen. Und irgendwann, so Mitte, Ende 30, da gibt das denn keinen Kick mehr, wenn man sich nur diese Videos anguckt. Und dann habe ich halt übers Internet, da gibt es ja diverse Plattformen. Aber immerhin, du hast noch immerhin bis Mitte, Ende 30 nur geguckt und nichts gemacht. Ja, ich war also, was Frauen anbelangt, ein absoluter Spätentwickler. Aber du hattest normalen Sex, hattest du schon mit Frauen vorher? Ja, ich habe mit 18 in einem Club die ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt. Ja. Aber aus Liebe habe ich mit einer Frau erst mit 35 geschlafen. Ah, und so ich war also ein absoluter Spätentwickler. Und mit Mitte, Ende 30 habe ich dann so Kontakt zur Swingerszene aufgenommen über diverse Internetplattformen und habe dann da an Gangbang-Partys teilgenommen. So, jetzt erzähl uns braven Bürgern, was bitte sind Gangbang-Partys? Also Gangbang ist eine Frau und viele Männer. Mhm. Also das ist absoluter Männerüberschuss. Wie kann man sich das so räumlich vorstellen? Die Frau liegt auf einem Sofa, auf einem Bett, auf der Erde oder wie? Richtig. Nackig. Genau, das kann im Pornokino sein, das kann auch draußen sein, Outdoor. Oder im Swingerclub oder privat. Ist die Frau gefesselt? Auch, aber seltener. Und also auf diese SM-Geschichten stehe ich nicht. Die liegt dann auf dem Rücken, nackt vor euch Männern. Richtig, genau. Und was machen dann, wie viele Männer sind in der Regel dabei? Also das können 3, 4, 5 Männer sein. Das können auch schon mal 200 Männer sein. Ich muss mir gar nicht vorstellen. 200 Männer? 200 Männer. Also ich habe mal in einem Pornokino in Hannover einen Gangbang selbst organisiert mit einem Pärchen aus Köln. Und da waren also 200 Männer. So, jetzt erklär mir das. Da sind 200 Männer. Das Ganze fand in einem Darkroom statt. Und da waren natürlich dann 200 Männer. Und ich habe also da aufgepasst noch mit. Und ich habe die Frau zum Schluss gar nicht mehr erkannt, weil da so viele Männer drumherum standen. Und du musst dir das vorstellen, das war so ein Raum, der war so 20 Quadratmeter groß. Und nach einer halben Stunde war da ein Schweißgeruch drin, eine stickige Luft. Das kann ich. Da bin ich dann geflüchtet. Ja, Moment mal. Stehen die nur so rum oder penetrieren? Die stehen dann rum und dann werden die genommen. Also einer im Mund, einer vaginal. Ach so. Also von alle, wird die alles Frau berührt und die Brustwarzen gezwirbelt und so weiter und so weiter. Aber wenn da so viele Männer sind, dann muss doch einer das Ganze ein bisschen ordnen und sortieren, sonst gibt's doch die Schlacht ums kalte Buffet. Eben, und das war halt mein Fehler. Das würde ich bei der nächsten Party nicht mehr machen. Da würde ich vielleicht 3 bis 5 Männer einlassen und dann halt nach und nach. Also diese 200 Männer da in diesem kleinen Raum, das war viel zu viel. Ja, das war zum Schluss doch unangenehm. Aber es ist dann so, dass jeder Mann zumindest einmal irgendwie auf seine Kosten kommt und einen Orgasmus an und mit und in der Frau erlebt, oder wie? Richtig, richtig, ja. Da wird das immer mit Kondomen gemacht? Ja, in der Regel wird das mit Kondomen gemacht. Hast du die oder andere Regel, die Ausnahme auch schon mal erlebt? Oder es wird ein Schnelltest vor Ort gemacht. Das gibt's aber auch. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie sicher der ist. Aber das will ich mir gar nicht vorstellen, wenn da so viele Kerle sind und dann wird das ohne Kondom gemacht. Einmal extrem leichtsinnig, müssen wir gar nicht drüber reden. Die Frau ist doch voller Suppe. Das ist richtig, ja. Die Frau ist dann zugeschwärmt. Wir unterstreichen, das ist eine völlig freiwillige Aktion. Die Frau steht da drauf. Ne? Die Frau steht da drauf. Das ist schwanzgeil und spermageil sind. So, ja. Ein geiles Luder ist das. Geiles Luder, genau. Ja. Was ist denn, ich gehe davon aus, dass du heterosexuell bist. Ich bin heterosexuell, so, ja. Was ist denn dann so schön für euch Hetero-Männer, wenn ihr im Pulk von anderen Männern steht, quasi Schwanz an Schwanz und ihr müsst euch eine einzige Frau teilen. Was ist da geil dran? Also was mich geil macht, ist diese Tabulosigkeit, diese Hemmungslosigkeit, diese Schamlosigkeit dieser Frau. Mhm. Ich stehe nur auf solche Frauen. Die dürfen auch gerne devot sein. Aber stößt dich das denn nicht ab, dass dann so viele andere geile Kerle um dich herum stehen, die dich vielleicht sogar berühren und Haut an Haut ihr da steht? Ja, da habe ich keine Berührungsängste. Ah. Also das stört mich überhaupt nicht. Ja. Das einzige Problem ist, ich war vor ein paar Jahren bei der Venus und anschließend in einem Club war ein Gangbang. Was ist bei der Venus? Was heißt das? Bei der Sexmesse in Berlin. Die Venus, so, die findet ja immer im Oktober statt. Als Insiderwissen. Musst du uns erklären. Zwei Pärchen aus dem Kölner Raum auch da getroffen. Ja. Da sind über die Venus gesendet und abends war in einem Club. In einem Swingerclub war dann ein Gangbang und dann ist es halt so, dann sitzt man erstmal in der Bar, trinkt einen Kaffee oder einen Schluck Sekt oder ein anderes Getränk und dann heißt es auf einmal nach einer Stunde so, jetzt geht auf die Matte. Und ich habe also keine Steherqualitäten. Also ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich kriege ich einen Steifen, das geht nicht. Mhm. Ne? Viele Männer nehmen ja auch Pillen. Die schmeißen dann so eine Pille rein, ähnlich wie Viagra. Mhm. Und dann wundert man sich, dass die dann nach 4-5 Stunden durchvögeln können, durchpoppen können. Mhm. Aber dann haben ja schon viele gesagt, die haben eine Pille genommen. Ne? Gibt es denn auch schon mal Streit und Rangeleien zwischen den Männern? Nein, eigentlich nicht, nein. Ja. Es gibt keinen Streit, nein. Wie oft da sind die Männer ganz brav. Ja. Wie oft machst du solche Schweinereien? Also das kommt drauf an, also alle paar Wochen fahre ich schon zum Gangbang. Ich gebe doch wenig Geld aus. Also es gibt auch viele professionelle Veranstalter, die verlangen schon über 100 Euro für ein Gangbang. Ich gebe so in der Regel 35 Euro aus. Sind das private Veranstaltungen, zu denen du gehst? Das sind sowohl als auch private Veranstaltungen. Ja. Es finden auch in Pornokinos Gangbangs statt. Ah, ja. Das wird dann vorher auch ausgeschildert. Also, bist du zurzeit auch in einer Beziehung? Nein, ich bin in keiner Beziehung. Dann geht das ja wunderbar, dann kann man das ja ausleben. Richtig. Ich suche eine devote Frau für eine devot dominante Beziehung. Würdest du mit deiner Frau, die du liebst, die devot ist, auch eine Gangbang-Party veranstalten? Ja, also für mich kommt keine Monogame, für mich kommt nur eine offene Beziehung in Frage. Und du hättest nichts dagegen, wenn deine Frau von 10 anderen Männern penetriert würde? Nein, hätte ich nichts dagegen, nein. Im Gegenteil, das würde dich vielleicht anmachen? Das würde mich sogar anmachen, ja. Verstehe. So, jetzt erzähl uns ein bisschen über deinen Natursekt-Fetisch. Ja, mein erster Gangbang, den ich überhaupt mitgemacht habe, war ein Natursekt-Gangbang in der Nähe von Heilbronn. Wie, dann pinkeln sich alle an? Nein, das war eine Frau mit 7 Männern. Mhm. Und da bin ich nach Heilbronn gefahren und weil das so eine weite Anreise ist von Hannover. Mhm. Das war also ein privater Gangbang in einer Privatwohnung. Mhm. Und dann bin ich Samstagvormittag in die Sauna gegangen. Und dann haben wir das um 16 Uhr, war der Termin für den Natursekt gegen Bing. Und dann habe ich 3 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Mhm. Und als es denn die erste Runde war, da konnte ich nicht. Du konntest nicht was? Ich konnte kein Wasser lassen. Das also ging nicht. Es war vorgesehen, dass ihr auf die Frau uriniert. Genau. Ah, das ist ja unfassbar. Wie viele Männer waren da? Da waren 7 Männer da. 7 Männer. So, 7 Männer pinkeln auf die Frau? Richtig. Das also ist ja ekelhaft. Nicht zusammen, nacheinander. Die schwimmt dann ja in einer Pinkelsuppe. Ja gut, die lässt sich ja fast nur in den Mund pinkeln. Ah, das ist ja noch schlimmer. Von wildfremden Männern. Von wildfremden Männern, ist das ekelhaft. Die Frau war 19 und die stand halt drauf. Boah, gut, die kann doch nicht alles runterschlucken. Ja, nicht alles, aber einiges. Aber das war doch rundherum wahrscheinlich alles nass und... Nein, die erste Runde, da saß die in der Badewanne. Mhm. Und dann hatte er noch ein kleines Swimmingpool aufgebaut. Das mhm. nennt sich ja Pisspool. Und da war sie in den Pisspool, damit er halt über den Körper uriniert und auch in den Mund rein. Unfassbar. Kannst du das verstehen? Die stand halt auf Natursekt. Der schmeckte das. Abgesehen auch jetzt wieder von den ganzen gesundheitlichen Risiken, wenn ich fremden Urin in diesen Massen von so vielen unterschiedlichen Männern trinke, möchte ich gar nicht vorstellen, was man da alles zu sich nimmt. Es ist schon Sodom und Gomorra. Ja gut, ja. Die solchen Risiken, da hat mich dein Mitarbeiter auch nachgefragt. Ich denke, dass nach meinen Informationen tötet auch die Magensäure einiges ab. Ne? Ja, ich werde mal vorsichtig. Ich meine, dich betrifft das ja nicht. Ich lasse mich mir auch in den Mund urinieren. Ach so, das machst du auch. Ja. Aber nicht von so vielen Frauen auf einmal. Nein, von einer Frau. Ich hatte eine Frau mal gefragt auf dem Gangbang und da dachte sie, Jörg, das tut mir leid, das geht heute leider nicht. Ich habe Antibiotika zu mir genommen und das wird ja über den Urin noch rausgeschieden. Erklär es uns, was daran geil ist, sich von einer fremden Person wir müssen es jetzt offen als aussprechen hier, in den Mund pinkeln zu lassen. Was ist daran geil? Ja gut, das schmeckt. Das schmeckt? Andere trinken ganz gerne Bier oder Sekt oder Wein und... Ich will dir mal sagen, es gab mal so eine Welle, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, da ging es darum, um Krankheiten vorzubeugen und Krankheiten zu besiegen, Eigenurin zu trinken. Ja gut, da hat auch mal die Carmen Thomas. Die Carmen Thomas, ganz genau, du kennst sie noch. Die hat das rausgehört. Ja. So, und das habe ich damals auch mal mitgemacht. Das fand ich ausgesprochen ekelhaft. Sogar meinen eigenen kalten Urin, den sollte man nachts in den Kühlschrank stellen. Und morgens, wenn man zum Beispiel eine Halsvereitung hat, sollte man damit gurgeln und das runterschlucken. Den Geschmack kann man aber beeinflussen, Domian. Man sollte also kein Spargel vorher essen. Man sollte nicht übermäßig den Kaffee und Nikotingenuss haben. Knoblauch wahrscheinlich auch nicht. Den Knoblauch auch nicht. Man kann den Geschmack steuern. Okay. Also das sieht man auch zum Beispiel in den Filmen oder auch real. Wenn der Urin ganz hell ist, fast weiß, dann haben die also literweise Mineralwasser getrunken. Mhm, dann ist der praktisch geschmacklos. Aber ich habe es ja auch schon einige Male hier gesagt, sexuelle Attraktionen kann man eigentlich keinem anderen erklären. Das findet man gut und man findet es nicht gut. Und man kann es nicht durch Worte einem anderen übertragend erklären. Das geht nicht. Nein, das ist halt mein Fetisch und da stehe ich drauf und das lehne ich halt noch aus. Ne? Mhm. Ich habe noch 20 gute Jahre, sage ich mal, bis Mitte 70 und dann... Dann war es das. Und dann war es das, ja. Du hast ja schon viele Steigerungen hinter dir. Also Gangbang, das ist schon ziemlich krass. Gibt es in der Fantasie noch eine Steigerung, die du vielleicht eventuell mal machen würdest wollen? Ja, ich würde gerne... Devote, dominante Beziehung ausleben. Mhm. Ich würde auch die Partnerin vorführen, auf Parkplätzen, in Pornokinos oder über die Sexmesse Venus führen. Mhm. Da habe ich auch diverse Kontaktanzeigen geschaltet, aber da ist bis jetzt noch keine Frau, kein Paar angesprungen. Ah ja, aber müsste doch zu finden sein. Das Problem im Internet ist, in der Realität haben wir absoluten Frauenüberschuss. Im Internet ist es genau umgekehrt. Da ist absoluter Männerüberschuss. Weil doch die Männer meistens am PC sitzen und da sind die Frauen die Queens. Verstehe. Und Paare, die nehmen praktisch schon gar keine Männer mehr, die suchen sich nur Frauen oder Paare. Männer haben sie genug zur Auswahl, suchen sich selber aus. Ich merke gerade, Jörg, dass wir uns in dem schlüpfrigen Thema verplaudert haben. Wir reden schon sehr lange. Aber interessant, dass du uns von dir erzählt hast. Das gehört nun mal auch zum Leben. Und ja, Domian, noch ganz kurz zum Schluss etwas, was ich äußerst schade finde. Jetzt hat der bekannteste und erfolgreichste Talker hört jetzt Ende des Jahres auf und jetzt hört Stefan Raab auf. Ist in Köln irgendwas im Busse, dass die alle aufhören? Ja, es häuft sich so ein bisschen, ne? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich schade. Ist ein Zufall, ja. Jörg, danke, hast, dass du... Hast du denn noch schon was geplant? Oder naja, ich bin ja noch das ganze nächste Jahr hier. Also, ach, das nächste Jahr auch noch? Ja, ja, Ende 16 erst. Ach, Ende 16? Ja, also, Ende dann 16. Dann haben wir noch Zeit. Ich muss immer wieder sagen, Ende 16. Insofern alles noch im grünen Bereich. Lieber Jörg, danke, dass du so offen über dich gesprochen hast. Alles Gute und ja, auf dass du deine Wünsche da erfüllen kannst noch. Tschüss. Schöne Sendung. Ne? Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Tom ist hier, Tom ist 25. Hallo Tom. Guten Morgen, Domian. Hallo Tom. Freu mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich mich auch. Ich hatte gestern, die Tage vorher schon mal angerufen, weil das Thema Mut und ja. Ich habe eine Abwesenheit von Mut. Eine Abwesenheit von Mut. Das heißt, du bist sehr ängstlich. In einem bestimmten Bereich. In einem bestimmten Bereich. Was für ein Bereich ist das? Es geht um Frauen. Also ich kann keine Frauen ansprechen. Ich sollte dich vielleicht mal mit Jörg zusammentun von gerade. Dann nimmt er dich mal mit zu einer Gangbang-Party, dann ist die Angst weg. So einfach ist es nicht, ist mir schon klar. Hattest du denn wenigstens einmal schon mal eine Freundin? Ja, mit 14 hatte ich eine Freundin. Das war auch die einzige und bis jetzt... Keinen sexuellen Kontakt. Bis heute nicht, mit keiner Person. Nein. Wie lange hielt das damals, als du 14 warst? Das war ein Dreivierteljahr. Mhm. Gut, das war so eine Jugendliebe, so eine Pubertätsaffäre, kann man sagen. Ja, das war schon schön, aber es war eben nicht das Wahre, sage ich jetzt mal. Warum glaubst du, dass du so ängstlich bist? Ich würde schon unter den Begriff packen, dass ich schon fast krankhaft schüchtern bin. Wenn man schüchtern ist, hat man ja auch in der Tat vor etwas Angst. Sich zu blamieren, vielleicht nicht die passenden Worte zu finden und so weiter. Wie ist es denn bei dir? Vor was hast du Angst? Also bei mir ist es so, dass ich schon Frauen ansprechen kann, also nach Uhrzeit fragen oder Weg fragen oder irgendetwas. Mhm. Und sobald es in den persönlichen Bereich geht, wie Treffen, Verabreden oder ähnliches, kriege ich das irgendwie nicht über die Lippen, weil ich Angst habe vor einer Absage. Ich habe das öfter versucht und immer kam schlechte Reaktion und davor habe ich jetzt mittlerweile immer mehr Angst. Achso, ich verstehe. Du hast Angst, einen Korb zu kriegen. Also ja, im Korb heißt das, dass die einfach absagen und sagen, nee, kein Bock, ich will nicht mit dir ausgehen. Ja, vor der Reaktion mehr, also was die darauf antworten können. Was machst du so in deinem Leben? Was machst du beruflich zum Beispiel? Beruflich habe ich Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten hinter mir. Hast du auch einen Job? Zurzeit nicht. Ich möchte mich anders orientieren, und zwar zum Koch. Aber ich bin auf ein Jobangebot reingefallen. Das hat sich dann alles ein bisschen verschoben. Okay. Dass ich momentan keinen Job finde, weil das ging über 4 Monate und dann war auf einmal Ende mit der Bewerbungsfrist. Bist du denn so im Alltagsleben, zum Beispiel im beruflichen Zusammenhängen, auch schüchtern oder nur bei Frauen? Eigentlich nur bei Frauen. Also wie gesagt, ich kann ja mit Frauen sprechen. Ich bin auch im Sportverein, mit denen kann ich auch reden. Ah, du bist sogar in einem Sportverein. Ja, also da sind nicht so viele Frauen, eher Männer, aber ich kann mich schon mit denen unterhalten. Das ist nicht das Problem. Hast du einen Freundeskreis? Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, wenn man einen Freundeskreis hat, dann unternimmt man auch was, man trifft sich oder man lädt mal Leute zu sich nach Hause ein. Ist das bei dir so? Ich bin vor kurzem umgezogen, also ich bin jetzt seit 1.6. in meiner neuen Wohnung und ich hatte vor, jetzt in den nächsten Wochen, wenn ich mehr Zeit habe, wieder was verstärkt unternehmen. Wir haben früher uns fast jede Woche getroffen, sind dann mal weggegangen in die Disco oder so. Nur da war wieder das altbekannte Problem. Aber das ist doch schon mal alles ganz gut, Tom. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die in deiner Situation sind, die sehr zurückgezogen leben und keine Leute um sich rum haben. Das hast du aber. Das ist schon mal ein dickes Fund, finde ich gut. Das heißt, da ist schon mal eine Hürde genommen. Du bist unter Menschen. Jetzt müssen wir nur die andere Hürde auch noch nehmen, dass du die Angst verlierst, eine Absage zu bekommen. Wie ist das denn mit deiner Sexualität? Du hast doch wahrscheinlich auch große Lust, einfach mal mit einer Frau zu schlafen, oder? Ja, natürlich. Gab es da schon Überlegungen, dass du einfach mal, um die Erfahrung zu machen, zu einer Prostituierten gehst? Die Überlegung hatte ich schon, nur ich finde es nicht richtig, das erste Mal mit einer körperlichen Liebe zu haben. Finde ich eine gute Einstellung. Die ist respektabel. Und wenn du die so hast, dann ist das auch völlig in Ordnung. Mensch, Tom, was macht man da? Also meine Devise ist, wenn man Angst hat, muss man immer wieder in die Angst reingehen. Irgendwann ist die Angst dann in den Knien. Dann hat man die besiegt. Und auch wenn man Angst hat vor Absagen zum Beispiel, vor Körbe zu bekommen, dann muss man sich einbläuen, und wenn du 10-mal eine Absage kriegst, beim 11. Mal klappt es. Da muss man sich nicht schämen. Alle Leute kriegen Absagen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn man immer wieder und immer wieder und immer wieder es versucht und so einen kleinen Schritt nach vorne versucht zu gehen. Tut man das nicht, bleibt man in seiner Angst gefangen. Ja, ich weiß das. Aber du hast ja nichts zu verlieren. Du hast de facto nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Entweder sagt sie ja, okay, ich lasse mich drauf ein, oder sie sagt zum 10. Mal nein. Okay, dann sagt sie nein. Tschüss, nächste. Wie weit hast du es denn geschafft? Also erstmal ansprechen kannst du ja Frauen, sagst du. Ja. Ich weiß ja nie, wie es weitergeht. Was soll ich sagen? Man kann ja erstmal über Gott und die Welt einfach quasseln. Über Fußball, über Filme, über das Wetter oder über Urlaub, irgendwas, dass man einfach mal ins Gespräch kommt. So, und wenn du merkst, dass da so ein bisschen, dass die anspringt und dass die sich vielleicht sogar gerne mit dir unterhält, dann kann man ja im nächsten Schritt ein bisschen weitergehen und vielleicht mal einen Vorschlag machen, wollen wir nicht mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder ins Kino gehen oder so. Könnte man versuchen, ja. Ja, so musst du es machen, nur so geht's. Und ich garantiere dir, wenn das einmal mal funktioniert hat, dann hast du Blut geleckt und dann wirst du auch weiter rangehen. Du darfst dich nur nicht jetzt beeindrucken lassen von den Misserfolgserlebnissen, die du hattest. Das ist ganz fatal, das darfst du nicht. Du musst nach vorne gucken. Vergiss den ganzen Schrott, der hinter dir liegt. Guck jetzt, was jetzt ansteht, und tu es, mach es, geh nach vorne. Du willst eine Frau kennenlernen, du findest Frauen gut, und die dir gefällt, sprich sie an und versuch, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist mir immer so eine Sache, die mich runterzieht, wenn ich sehe, ein guter Freund spricht all meine Frau und dann schon hat es geklappt. Also das ist ja. Tom, jammern hilft nichts. Du musst vorangehen, du musst aufstehen. Aufstehen und gehen. Es gibt keinen anderen Ratschlag, so musst du es machen. Du bist der Meister deines Glücks. Du musst es machen. Ich kann dir nichts anderes sagen. So haben wir es alle gemacht. Ja, okay. Mensch, Tom, ich drück dir wirklich die Daumen, dass es bald klappt. Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss, Tom. Danke. Könnt ihr mal unterkommen kommen? Sehr gerne. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss, Tom. Alles klar. Ciao. Danke. Ja. Hier ist Martin, 31. Guten Morgen, Martin. Ja, hallo. Hallo, Martin. Es geht darum, ich habe gerade den Anrufer gehört mit den Gangbang-Partys. Ja. Und da bin ich ja absolut dagegen. Weil ich muss sagen, ich hatte zwar schon Beziehungen und habe auch mit denen geschlafen, aber ich muss sagen, also ich finde es verwerflich, dass Frauen für sowas ausgenutzt werden. Ach, nun komm, komm. Ich bin nun wirklich auch kein Freund von, also für mich wäre das nichts, sagen wir so, interessiert mich null. Aber da werden die Frauen ausgenutzt. Die Frauen wollen das. Die Frauen sind rollig und rattig und die wollen das. Und die haben Spaß daran. Das ist auf der Basis absoluter Freiwilligkeit. Ja, das ist klar. Nur, dass man eben diese Situation, dass die Frauen eben, ich sag mal, wie du sagst, rollig oder rattig sind, dafür ausnutzt, dass man da seinen Spaß hat, finde ich eben nicht gut. Warum nicht? Die Frauen haben doch ihren Spaß dabei. Ja, nur ich finde, Frauen sind so wunderbare Geschöpfe, dass man eben nicht mit denen so umgehen sollte, auch wenn die das so sehen. Wie? Wenn die das wollen, dann darf man nicht mit denen so umgehen? Das ist aber ein komisches Frauenbild, was du da hast. Die Frauen sollen so sein, wie du das möchtest? Nein, nein, das nicht. Ich hab zum Beispiel eine Freundin, die ist auch so. Die, auf gut Deutsch, lässt sich halt von jedem durchnehmen. Mhm. Und ich habe auch schon oft mit der gesprochen, habe gesagt, dass das halt nicht geht und dass sie sich da auch unter Wert verkauft, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ich bin halt so, ich habe zwar früher auch Beziehungen gehabt und habe auch mit denen geschlafen, aber mittlerweile irgendwie bringt mir das halt nichts mehr. Und ich finde einfach, es wird erstens mal vom Alter her viel zu früh miteinander geschlafen und auch von der Zeit, wenn man in einer Beziehung ist, viel zu früh. Und ich bin mittlerweile eben so, dass ich sage, Sex ist nicht dafür da, um irgendwie seinen Spaß zu haben. Das kann ich in einer Beziehung natürlich haben, indem ich irgendwie was Nettes koche, einen netten Abend verbringe oder so. Aber da muss man nicht miteinander schlafen. Und für mich ist einfach Sex dafür da, Kinder zu kriegen, auf gut Deutsch. Ach du lieber Gott, darf ich Heiliger Vater zu dir sagen? das musst du nicht. Oh Gott, wo kommen wir denn da hin? Da bist du ja voll auf ganz konservativer christlich-katholischer Linie, wenn der Sex nur für Kinder kriegen da ist. Naja, also ich bin zwar gläubig, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so, dass ich irgendwie katholisch, also ich bin evangelisch, ja. Aber das hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern einfach damit, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass der Sex einfach nichts bringt. Zum einen gebe ich dir recht, dass ich finde auch, dass wir in einer übersexualisierten Welt leben. Es geht nur um Sex, wohin man guckt. Da gebe ich dir völlig recht. Und man muss ein gesundes Maß finden. Wenn du das für dich so siehst, mit Sex nur zum Kinderkriegen, ist dagegen ja auch nichts einzuwenden. Da musst du dir eine Partnerin suchen, die das genauso sieht, und dann habt ihr beiden ein gutes Leben. Aber du kannst ja nicht generell urteilen. Du kannst ja auch nicht generell über diese Frauen urteilen, die diese, das ist, mich befremdet das auch, um das nochmal auszudrücken. Aber wenn die Frauen das wollen, dann ist es halt ihr Bier, es ist ihr Leben. Und wenn die Kerle das so wollen, ist es auch ihr Ding. Sie schaden ja niemandem. Nee, natürlich nicht. Die machen das freiwillig, da sage ich ja gar nichts gegen. Ja. Nur, das ist eben, und gerade mit diesen, ich sage mal, Gangbang-Partys oder, dass man da sich von so vielen gleichzeitig, also ich will das gar nicht aussprechen, aber ich finde das einfach, würde ich nie machen, und ich finde das einfach, dass man sich da als Frau oder als Mann ist ja egal, aber dass man sich da nicht schämt und das nicht irgendwie selbst ein bisschen, man kann ja viele verschiedene Sexualitäten haben, ob jetzt jemand schwul ist oder lesbisch, das ist mir ja vollkommen egal. Nur, dass man eben Ich verstehe schon, wahrscheinlich, das ist ja auch, wenn man das so noch nie so gehört hat, gerade der Jörg hat es ja dann sehr detailliert erzählt, ist das ja auch schockierend, das erstmal so zu hören. Da gebe ich dir auch recht. Aber da muss man erstmal immer durchatmen und sagen, na gut, für mich ist es nichts, mich befremdet das Ganze. Sie schaden sich nicht, aber sie schaden sich vielleicht schon im indirekten Sinne durch den Urin oder wenn sie keine Kondome benutzen, das verurteile ich auch, da gibt's gar nicht zu reden. Aber es ist immer so schwierig, moralisch zu argumentieren, Martin, finde ich. Ja, ich glaube, das macht aber auch wirklich schon was mit der Psyche, dass man da irgendwie der Anstand kommt da ein bisschen auf der Strecke, glaube ich. Anstand ist natürlich ein sehr heikler Begriff. Was ist Anstand? Wer definiert Anstand? Anstand war vor 50 Jahren etwas ganz anderes als heute, und die Menschen sind auch geknechtet worden, getriezt worden mit dem Begriff Anstand. Allerdings gebe ich dir recht, dass ein Übermaß an extremer Sexualität nicht gut, das glaube ich, nicht gut für die Psyche und die Seele ist. Das glaube ich auch. Ja gut, aber natürlich hast du recht, dass vor 50 Jahren war es natürlich noch anders und vor 100 Jahren wahrscheinlich auch. Nur wenn das heute anders ist und dass, ich sage mal, nichts Schlimmes mehr ist, dass man da in dem Maße seine Sexualität auslebt. Ich meine, in 20 Jahren, da schläft man dann mit jedem aus dem Haus oder so und dann ist das nichts Schlimmes. Wobei ich ja glaube, heute wird ja so offen drüber gesprochen. Sowas gab es zu allen Zeiten, da war das extrem geheim. Was meinst du, wie es in den 20er Jahren in Paris oder Berlin zugegangen ist? Da würden uns die Ohren schlackern, was da abgegangen ist. Man wusste es nur nicht so, es war nicht so öffentlich. Martin, wie lebst du denn im Moment? Bist du in einer Beziehung? Nein, ich hatte, vor einiger Zeit hatte ich eine Beziehung, aber das war dann auch wieder, dass sie dann mit mir schlafen wollte und so. Und ich habe dann auch versucht, mit ihr darüber zu reden, dass ich eigentlich das für nicht so wichtig finde. Und gut, ich möchte kein eigenes Kind haben und das hat sie dann irgendwie nicht verstanden. Du möchtest kein eigenes Kind haben? Nein. So, dann kannst du dir nach deiner Definition Sexualität komplett abschminken. Ja, das kann man so sagen. Onanierst du nicht? Doch, mache ich schon. Gut, dann hast du ja doch Sexualität, dann mit dir alleine. Richtig, da ist der Unterschied. Gut, aber da kriegst du auch keine Kinder von, aber du machst es trotzdem. Naja, aber da habe ich ja dann keine Frau, die eben, ich sage mal, wie bei dem Jörg, eben nur dafür da ist, dass man miteinander schläft. Ja, oder? Aber komisch, du lernst eine Frau kennen, ihr verliebt euch ein bisschen miteinander und irgendwann möchte die Frau mit dir schlafen und in Treue mit dir schlafen. Und selbst das möchtest du nicht? Es kommt ja auf die Zeit drauf an. Ich schlafe ja nicht mit einer Frau nach irgendwie, ist ja heutzutage, wird ja immer früher. Ja, dann lernt man sich ja gerade kennen, dann wollen sie schlafen. Und ich finde, das braucht auch alles Zeit. Okay, nehmen wir mal an, ihr seid dann ein Jahr zusammen und dann würde ein vorsichtiger Anlauf vorgenommen. Dann immer noch nicht? Ja, es kommt drauf an. Also, wie man sich vertraut. Gut, nehmen wir mal an, man vertraut sich sehr. Wärst du denn dann bereit dazu? Ja, das schon. Wie oft hast du schon mit deiner Frau geschlafen? Ja, also bevor ich jetzt diese Meinung hatte, natürlich schon oft so, weiß nicht, wie jetzt eine Zahl sagen soll, 100 Mal vielleicht. Seit wann hast du denn diese Meinung? Seit 2 Jahren ungefähr. Wie kommt das, dass du diese Meinung bekommen hast? Na, das war, wo ich mit meiner damaligen Freundin zusammen war, dass ich einfach, ich wurde da ein bisschen unter Druck gesetzt, mit der jetzt unbedingt schlafen zu müssen. Also die wollte mehr, als du wolltest. Ja, und dann habe ich mir da mal so Gedanken drüber gemacht, wofür eigentlich eine Beziehung da ist. Ob das jetzt nur dafür da ist, um miteinander zu schlafen oder ja einfach wirklich füreinander da zu sein. Ja. In schwierigen Zeiten. Und dann hatte ich eben auch eine schwierige Zeit damals, wo es mir nicht gut ging. Und war die Beziehung gescheitert und habe ich mir gedacht, war ja wohl nur, ja. Ja, erklärst du mir mal, warum du kein Kind haben möchtest? Das hat einfach damit zu tun, dass ich Asperger habe und dass ich da einfach Angst habe, dass ich das vererbe. Ah, ich verstehe. Ja. Kann es sein, dass deine spezielle Meinung zur Sexualität mit der Erkrankung Asperger zu tun hat? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Psychologe. Ja, also ich meine, ich hatte ja vorher auch schon Sex und so. Ja. Ich glaube, wenn es damit zu tun haben würde, dann wäre es schon immer so gewesen. Verstehe. Ich glaube, das hat eher mit der Erfahrung zu tun gehabt mit der Frau, dass wo ich da meine schwierige Phase hatte. Ja. Die halt nicht für mich da war, denn die Beziehung beendet hat und ich mir dann Gedanken gemacht habe, ob eine Beziehung nur für Sex da ist oder eben, hast du um wirklich füreinander da zu sein und sich auch meinen Arm nehmen zu können. Ja, hast du denn jetzt, wie lange bist du jetzt solo schon? Seit 2 Jahren. 2 Jahre. Eine Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Liebe? Ja, ich sag mal, also, ich habe eine beste Freundin, die Anja, und da haben wir zwar schon drüber gesprochen, dass da nichts laufen wird, also jetzt beziehungsmäßig und alles, ne? Aber mit der könnte ich mir irgendwie manchmal denke ich, könnte ich mir schon was vorstellen, aber da ist einfach die, ja, man kann natürlich auch, denn wenn man eine Beziehung führt, schon sehr viel kaputt machen. Also die Freundschaft ist ja im Moment wichtiger, als den weiteren Schritt zu gehen in Richtung Beziehung. Ja, absolut. Ja. Weil die ist wirklich, die kenne ich schon seit 2,5 Jahren. Mhm. Und die ist wirklich jederzeit für mich da, außer wenn sie schläft natürlich. Aber wir telefonieren wirklich jeden Tag und manchmal echt 3 Stunden. Mhm. Und das ist einfach so eine tolle Person. Ja. Also eigentlich echt ein Traumtyp, aber eine Beziehung kann viel kaputt machen, eine Freundschaft ist viel mehr wert. Ja gut, dann führt das mal so weiter. Das ist ja auch ein großer Wert und ein großes Glück, so eine gute Freundschaft zu haben im Leben. Martin, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Die ist natürlich auch hier sehr willkommen, wenn sie auch dem widersprochen hat, was Jörg gesagt hat. Aber das ist ja völlig wurscht. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Dürfte ich ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, tschüss. Gut, ich danke. Ciao, ciao. 41. Wer ist hier? Tanja ist hier. Tanja ist 24. Hallo, Tanja. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Weswegen rufst du an? Im Endeffekt geht es um meinen Freund. Mhm. Und zwar sind wir jetzt seit fast 2 Jahren zusammen und ich wohne halt in einer anderen Stadt auch. Also es ist eigentlich eine Fernbeziehung. Wie viele Kilometer auseinander? 120 ziemlich genau. Also es geht noch. Ja, gut. Mhm. Ja, genau. Und ich bin halt die meiste Zeit dennoch, aber wohne ich schon mittlerweile bei ihm. Und wir haben einfach drüber gesprochen, zusammenzuziehen. Allerdings, beschert mir momentan Kopfzerbrechen, ob ich das wirklich machen soll, weil er halt eine wirklich schwierige Persönlichkeit hat. Würdest du dann zu ihm in die Stadt ziehen oder er zu dir in deine Stadt? Ja, ich würde schon zu ihm ziehen. Und das ginge dann auch, dass du da arbeiten kannst? Und ja, das ist alles absolut kein Problem. Es ist auch meine Heimatstadt, also soweit bin ich absolut in trockenen Tüchern. Ah ja, aber er ist eine schwierige Person, sagst du. Genau. Inwiefern? Und zwar hat er einen extremen Waschzwang. Also er muss wirklich waschen und auch desinfizieren. Mhm. Und es geht eigentlich nichts ohne ihn. Der gesamte Alltag wird im Endeffekt davon bestimmt. Von morgens bis abends. Wie alt ist er? Auch 24. 24. Hat er einen Beruf? Kann er einem Beruf nachgehen? Ja, also er ist in einer Ausbildung. Und Waschzwang heißt, er wäscht sich wie verrückt? Und er desinfiziert auch die Wohnung ständig? Also er desinfiziert eigentlich alles um ihn herum. Es ist ihm auch egal, ob ich das bin oder ob mein Hund das ist oder ob es ist ihm eigentlich egal. Also Freunde und Verwandte desinfiziert er jetzt nicht, aber alles, was in seiner näheren Umgebung zu ihm gehört, worunter er mich und den Hund auch zählt, desinfiziert er. Was heißt denn, er desinfiziert dich und den Hund? Was macht er denn mit? Sprüht er euch ab oder was macht er? Ja, auch. Auch. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Hund Gassi gehe, hat der Hund dann ja ein Häufchen gemacht und das ist für ihn halt extrem schmutzig, darüber geht gar nichts. Mhm. Und wenn der Hund dann wieder in die Wohnung möchte zu ihm, dann muss ich ihn vorher mit Babyfeuchttüchern hinten die Hinterläufe und die Rute und auch den Popo einmal abwischen, sodass wirklich alles in Anführungszeichen sauber ist. Mhm. Und dann muss ich den Hund auch absprühen hinten mit Desinfektionsmittel. Und bei dir, wie geht er da vor oder was musst du mit dir machen? Also ich muss natürlich duschen, ist klar. Ich muss mir die Zähne putzen, wobei das alles noch im Rahmen ist. Was viel schlimmer ist, wenn ich irgendwas berührt habe, was für ihn schmutzig ist. Mhm. Wenn es jetzt mit den Händen zum Beispiel ist und wir sind irgendwo unterwegs, dann muss ich die Hände desinfizieren, sonst darf ich nichts mehr anfassen, ihn auch nicht anfassen. Mhm. Oder ich muss, ich darf mich nirgendwo hinsetzen, wo irgendwie schmutzig aussehen könnte oder ein Vogel hingemacht haben könnte, dann kriege ich halt auch die Hose desinfiziert und also es ist echt eine never-ending Story. Wenn du bei ihm zu Besuch bist, an Wochenenden zum Beispiel, wie oft musst du da duschen? Also das Duschen ist ganz normal. Ich muss halt ganz normal einmal am Tag duschen. Mhm. Außer ich gehe auf Toilette, dann müsste ich danach nochmal duschen. Achso, wenn du mal zur Toilette musst, auch wenn du das kleine Geschäft... Nee, das kleine, nicht das große. Also es wäre ein absoluter Albtraum, den Durchfall zu haben. Was wäre ein Albtraum? Das wäre ein Albtraum, dort Durchfall zu haben. Also Durchfall zu haben. Ja. Genau, man kann dann quasi in der Dusche einziehen am besten. Wenn du dann auf der Toilette warst, egal ob groß oder klein, kommt er dann auch hinterher nochmal in den Toilettenraum und desinfiziert die Toilettenschüssel und den alles Mögliche da, was du berührt haben könntest? Nee, das nicht, aber es gibt halt ganz strikte Anweisungen. Also er ruft dann auch und fragt nach, wenn es ihm verdächtig lange vorkommt. Mhm. Und wenn ich halt nicht klein gemacht haben sollte, muss ich direkt alles säuberlich hinterlassen, muss mir die Hände dann waschen bis über die Unterarme hinweg, muss einen Seifenrand lassen und darf dann erst den Duschvorhang berühren, muss dann direkt in die Dusche gehen, ohne irgendwas mit meinem Körper irgendwo berühren zu dürfen und muss dann eben entsprechend duschen und er kommt dann halt auf Toilette und spült mit Desinfektionsmittel ab. Aber nicht dich, sondern die Toilette. Ja, die Toilette. Ich bin ja dann unter der Dusche. Das ist ja dann wieder in Ordnung. Genau, du bist dann ja schon sauber. Sag mal, genau. Wie geht denn das? Was musst du denn machen, bevor ihr miteinander Sex habt? Ja, das ist witzigerweise kein Problem. Denn sobald ich am Tag geduscht habe und mir auch die Zähne geputzt habe, ist alles in Ordnung. Ach so. Mhm. Ich stell es mir sehr schön. Du sagst, du bist 2 Jahre mit ihm zusammen. Wart ihr schon mal gemeinsam in Urlaub? Nee. Ich frage mich manchmal, ob es Gott sei Dank ist oder schade, weil es jetzt nicht. Ich habe mit seinen Freunden auch schon gesprochen, die waren mit ihm schon mal im Urlaub. Mhm. Und zu der Zeit war es wirklich extrem schlimm. Und ich meine, die Freunde kennen ihn jetzt nicht anders, aber es war schon extrem störend im Urlaub. Ja, und es war dann auch das Problem, dass man am Strand zum Beispiel nicht im Sand spazieren gehen konnte. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass es fast nicht möglich ist, mit ihm irgendwo in Urlaub zu fahren, vielleicht sogar in südlichere Länder, wo es nun gerade nicht so sauber ist und da mit ihm dann entspannte Tage zu verleben. Das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Hat er das, solange ihr zusammen seid, schon? Am Anfang, wo ich ihn kennengelernt habe, ich habe ihn ja mehrfach getroffen und wir haben uns immer wieder gesehen und so. Da hat er mal gesagt, ich darf nicht in seine Wohnung rein und wir haben uns immer woanders getroffen, haben uns sehr viel unterhalten, bis es dann halt irgendwann dazu kam, dass man ein Pärchen geworden ist oder sagen konnte, man ist irgendwie ein Paar. Mhm. Und dann habe ich ihm 3 Wochen Zeit geben müssen für seine Wohnung. Mhm. Und daraufhin durfte ich dann auch das erste Mal erst mit in seine Wohnung. Wie sieht denn die Wohnung aus? Die Wohnung ist absolut grauenhaft. Also wenn er in meiner Wohnung ist, die, so wie man mal sagt, ganz normal ist, ganz normal geputzt, ekelt er sich. Mhm. Aber lustigerweise, wenn er in seiner Wohnung ist, die zum einen Schimmelbefall hat, wo ich schon sage, er muss definitiv aus der Wohnung raus, dann ist die Wohnung halt nicht sauber. Also der Weg, wo man so lang läuft normal, ist sauber, aber es gibt überall kontaminierte Ecken. Also man darf den Schreibtisch nicht berühren, man darf die Herdplatte nicht berühren, man darf nicht hinter das Sofa, man darf gewisse Ecken nicht anfassen einfach. Aber das ist ja irgendwie, gibt keinen Sinn. Ich dachte jetzt, dass die Wohnung extrem geleckt ist und dass man da auf dem Boden Bratkartoffel essen kann. Das ist nicht der Fall. Ja, das ist ja schön. Das ist dann ein Teil seines Krankheitsbildes, dass es da dann irgendwie diese Ausnahmen gibt, offensichtlich. Wie viele Jahre hat er es denn schon? Was hat er dir erzählt? Also ich habe ja nicht nur mit ihm gesprochen, weil wenn man mit ihm darüber spricht, ist es natürlich teilweise auch relativ schwammig. Und ich habe mich auch mit seinen Eltern unterhalten, auch ohne ihn. Und die sagten halt, dass das teilweise ganz unterschiedlich gewesen wäre. Also was er immer schon hatte, war, dass er diesen Waschzwang nach dem Toilettengehen hatte. Mhm. Aber es war nicht so, dass er durch die Gegend desinfiziert hat, wie verrückt. Das hat er erst irgendwann im Laufe der Zeit, wo er seine erste eigene Wohnung hatte, bekommen. Dann kommt er gar nicht gerne zu dir nach Hause. Nee, absolut nicht. Mhm. Wenn du zu ihm ziehen würdest, würdest du mit ihm in eine Wohnung... Ja, natürlich, was für eine doofe Frage. Ihr würdet in eine Wohnung gemeinsam ziehen. Genau, wir würden in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Würdet ihr in eine neue Wohnung ziehen oder in seine Wohnung? Auf gar keinen Fall in seine. In eine neue Wohnung. Weil, genau, ich bin auch der Meinung, dass der Schimmelbefall, den er hat, gesundheitsschädlich ist. Was hat er schon gegen seinen Zwang unternommen? Also, das ist eine gute Frage. Also, was er unternommen hat, würde ich sagen, eigentlich nicht wirklich was. Wozu ich ihn einmal quasi genötigt habe, war, dass er es einfach reduziert hat, weil es war... Irgendwann nach 6 Monaten kam einfach der Zeitpunkt, also in diesen ersten 6 Monaten hat er dann tatsächlich pro Woche 11 Flaschen Desinfektionsmittel am Tag, in der Woche versprüht, hat zusätzlich 3 Flaschen Sacrotan Power Pure Badreiniger benutzt. Mhm. Und es war so, dass er auf Schritt und Tritt überall immer gesprüht hat, ob es beim Einkaufen war oder egal wo. Und ich habe das irgendwann einfach nicht mehr ertragen und dann ist so dieser, ja, dieser Faden gerissen, wo ich dann einfach gesagt habe, entweder du reduzierst das jetzt extrem, weil... Ich vermute mal, dass das eine Weile funktioniert hat, aber dann ist es wieder losgegangen. Also es hat ziemlich lange funktioniert. Er hat zwischendurch auch mal gefragt, wenn er was berührt hat, ob das okay ist, ob er sich jetzt die Hände waschen muss. Tatjana, aber jetzt aber wieder schlimmer. Ja, genau. Er war aber noch nie bei einem Arzt, einem Therapeuten in einer Klinik. Also er war wohl schon in Therapie, gerade auch, weil er früher irgendwie Tabletten bekommen hat, weil der, ich glaube, ADHS oder so hatte. Ich weiß nicht, was man Kindern da gibt. Da ist irgendwie, okay, was bei Erwachsenen als Droge wirkt, glaube ich. Aber er war nicht wegen des Waschzwangs in der Therapie. Das wurde in den späteren Jahren auch angesprochen. Aber er hat auch teilweise Therapien gehabt, wo die Therapeuten gesagt haben, dass er jetzt seine Schuhsohle anfassen muss und sich die Hände danach nicht waschen darf, die ganze Sitzung über. Das hat er ja mal erzählt gehabt. Aber im Endeffekt hat er die Psychologen ausgetrickst. Tatjana, um auf die Grundfrage zurückzukommen. Ich würde an deiner Stelle nicht mit dem zusammenziehen. Okay. Zumindest jetzt noch nicht. Ich würde mit ihm zusammenziehen, ich würde ihm sagen, pass auf, ich gehe mir davon aus, dass du ihn trotz allem sehr lieb hast. Ja, natürlich. Natürlich. Sonst würde ich mich ertragen. Sonst würde ich nicht fragen, genau. Das würde ich ihm nochmal so sagen, dass dir sehr viel an ihm gelegen ist. Aber das habe ich ihm schon ganz so oft gesagt. Genau, aber ich würde zur Bedingung machen. Will er das eigentlich, dass ihr zusammenzieht? Er möchte das auch. Gut. Wobei ich ihm auch schon gesagt habe, es muss sich bessern. Ja. Und sein einziger Kommentar dazu war, dass er dann weniger aggressives Putzmittel nehmen würde. So, ich würde ihm sagen, du bist mir alles, ich liebe dich über alles, ich möchte auch irgendwann mit dir zusammenziehen, aber du musst etwas in die Waagschale werfen. Du musst in eine Therapie gehen oder am besten für einige Wochen in eine psychosomatische Klinik. Der muss etwas unternehmen. Sonst wird der von diesem Waschzwang, ich meine, er wird ja jetzt schon komplett beherrscht. Aber ich vermute, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann wirst du wahnsinnig dabei und es könnte auch sein, dass das eure Liebe zerstört. So würde ich vorgehen. Ich würde ihm das sagen. Ich komme gerne, du bist mir lieb und wert, aber du musst etwas an deinem Leben verändern. Du musst zu einem Therapeuten, zu einem Psychiater gehen. Das ist die Bedingung, dass wir irgendwann zusammenziehen. Sonst habe ich kein gutes Gefühl für euch, für eure Zukunft. Okay, ja, ich bezweifle leider, dass er dazu großartig sagen wird, mache ich. Ja, ich möchte, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Die kann dir mal ein paar Kliniken, Spezialkliniken an die Hand geben. Die kannst du ihm ja schon mal weiterreichen. Ich meine, er muss es ja selbst entscheiden, aber du kannst es ihm ja mal hinlegen, dass er dann vielleicht doch die Entscheidung trifft. Wollen wir es so machen? Mhm. Das wäre super. Gut, Tanja, dann bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich gleich zurück und dann könnt ihr das im Hintergrund klären. Okay? Domian? Ja. Darf ich ganz kurz noch was fragen? Mhm. Kriege ich auch ein Autogramm? Na, natürlich, sehr gerne. Dann sagst du gleich der Psychologin deine Anschrift, okay? Okay, super Job, den du machst. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir jetzt hier? Hier ist Sonja. Sonja ist 58. Guten Morgen, Sonja. Ja, hallo, Domian. Ja, ich hoffe, es ist nicht so laut. Dein Kollege sagte eben, ich wäre ein bisschen laut. Solche Probleme habe ich nicht. Ich habe zwar auch Asperger, aber ich kann damit umgehen. Ich habe ADHS. Ich habe ein anderes Problem. Und zwar, ich höre jetzt immer wieder, die wollen meinen Kampf auf den Markt bringen. Und die Leute sind zum Teil dafür und dann sind sie dagegen. Ich bin dafür. Ah, Moment. Nicht so schnell. Mein Kampf von Adolf Hitler, meinst du? Ja, ich habe mir das 16 Mal angelesen in einer Pension, wo wir zu Ferien waren. Da fand ich gar nichts. Es war zu schwülzig. Und Ich glaube in der Tat, du musst ein bisschen langsamer sprechen, sonst verstehen wir dich schlecht. Ja, dieses Buch, das stand zwischen dem Gesangbuch und der Hausbibel und einer Hauspostille und ich dachte, jetzt lies es mal. Ich habe dann aber nur 10 Seiten gelesen, ich kriegte zu viel, ich habe nichts verstanden. Und ich wusste, also durch meine Mutter viel von der Nazi-Zeit. Meine Mutter ist also ja, Holocaust überleben kann ich sagen. Sie hat jüdische Vorfahren. Mhm. Ich wusste also mit 6, 7 Jahren schon eine Menge vom Holocaust. Mhm. So, also mehr als ein Kind in dem Alter. Ich bin da Jahrgang. Ne? Mhm. Und jetzt kommt es auf den Markt. Und ich würde Moment, langsam. Ich glaube in der Tat, es wird bald kommentiert erscheinen. Das wird immer auch, ja, kommentiert. Genau, man kann das ganz normal im Buchhandel kaufen, was bisher nicht möglich war. Man konnte das, wenn, nur auf dem Schwarzmarkt irgendwie sich besorgen. Ich weiß allerdings, nicht genau, wann es auf den Markt kommt. Diejenigen, die was verhindern wollen damit, dass es nicht erscheint, das Verbot, das ist überflüssig. Denn das, was wir verhindern wollen, dass es Neonazis gibt, das ist ja nur doch passiert. Moment, langsam. Du bist dafür, dass das Buch auf den Markt kommt und erscheint und frei verkäuflich ist. Ja, aber kommentiert in normalen Druck, damit es nicht sowas Mystisches hat. Okay, das steht gar nicht in Frage. Es wird kommentiert sein. Da bist du für. Ja, auf jeden Fall. Ja. Damit warum? Die gegen Nazis sind, damit die sich informieren können. Denn sonst sind die Neonazis dann mal einen Vorsprung dann. Und die wissen, wenn sie 18 sind oder so. Ja, sagen wir mal, wer gegen. Die werden da infiltriert und zwar auf die falsche Art. Ne? Also wer gegen Nazis ist, glaube ich, braucht nicht noch meinen Kampf zu lesen, um noch mehr gegen Nazis zu sein. Oh doch, ich finde, man muss das wissen. Ich habe so viel jetzt gesehen, die 70-jährige Kriegsjubiläum habe ich gesehen im Fernsehen und wie Hitler selber war übrigens auch ein Natursektliebhaber mit der GD Rauwahl. Ne? Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, nun werden die Gegner sagen, das ist nicht gut, wenn es auf dem freien Markt ist, weil es vielleicht Propaganda macht und vielleicht sogar noch Leute beeinflusst, eventuell oder Nazis noch mehr beeinflusst, noch mehr Nazi zu werden. Das könnte das gehen. Aber ich finde, der Vorteil, dass Leute informiert werden und mal wissen, wie er geschrieben hat und warum die Massen so gepackt wurden, das ist wichtig, das zu wissen, finde ich. Oder meinst du, vielleicht bin ich zu intelligent und überschätze andere? Aber ich denke, das kapiert jeder, der erwachsen ist. Ist das ja, also ich finde das grundsätzlich auch, wir leben in einem freien Land und ich finde auch, dass man ein solches Buch frei kaufen können sollte. Und wenn es ordentlich kommentiert ist, finde ich es wunderbar. Aber ich muss sagen, es bereitet mir schon ein gewisses Unbehagen, wenn ich mir vorstelle, auf der Spiegel-Bestseller-Liste steht Nummer 1, Adolf Hitler, Mein Kampf. Nee, so müsste es nicht sein, nur einfach verkäuflich. So wäre es. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Leute kaufen und dann haben wir das in den Bestsellerlisten. Ach, darum? Ja, wäre das dann schlimm? Mir macht das Unbehagen, ja. Du meinst, weil das irgendwie ein falsches Licht auf das Buch werfen würde? Ach, mir wäre es unappetitlich. Ich möchte im Spiegel-Bestseller nicht meinen Kampf von Adolf Hitler lesen. Sehen. Ja, aber wie willst du sonst da rankommen, wenn es verboten wird? Ich habe zum Beispiel in Berlin der TU mal angelesen, diesen Fritz-Leuchter-Bericht, kennst du, ne? Wenn du das nie gelesen hast, dann denkst du wirklich, wenn sowas mal hört von diesen Revisionisten, wie die heißen, die ausgesorgen, dass das wirklich gar nicht gewesen sein könnte. Der beschreibt zum Beispiel die Fahrstühle in Auschwitz. Ich frage nochmal, was für ein... Ein Gewinn versprichst du dir davon, wenn man das liest? Weil wir ein freies Land sind und die Leute ein Recht auf Information, auf Lernen haben, laut Grundgesetz. Und das untergräbt man damit. Mhm. Und die paar Neonazis, die kriegen wir auch so im Griff. Wir sind immer happy, wenn ich sehe, wie viele Leute gegen rechts demonstrieren. Jetzt mit der Pegida und diesem ganzen Unsinn und die AfD, dass man da was macht. Welche Frau Kopete wieder, das ist ein Brechbittel für mich, ja, die Frau. Das heißt, wenn es auf den Markt kommt, ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wann das kommt, wirst du dir eine Ausgabe kaufen? Höchstwahrscheinlich, ja. Also. Denn guck mal, auch wenn es legalisiert wird, die Leute lesen es trotzdem. Man müsste diesen Schwarzmarkt unterbinden. Das kannst du nur, wenn es genehmigt. Denn verhindern tust du es nicht damit. Mhm. Alles, was verboten wird, ist interessant. Ist immer so. Also wir können ja diese Diskussion, ich bin sicher, dass es da auch ganz andere, sehr differenzierte Meinungen gibt, können wir gerne morgen fortsetzen. Was ihr davon haltet, dass es demnächst, wie gesagt, ich muss nochmal nachschauen, ab wann das überhaupt so sein wird, dass es Mein Kampf kommentiert frei verkäuflich ist. Ja, genau. Aber ich bin zum Beispiel für ein NPT-Verbot, da bin ich sehr für. Und da ziehen sie sich ja auch rum und ich finde die vielen V-Männer, ich habe was gelesen, die NPD würde es gar nicht geben ohne V-Männer. Das sind Doppelagenten, die wollen raus und dürfen nicht. Das finde ich rechtswidrig irgendwo so. Gut. Ich habe eine ziemlich extreme Meinung, aber wenn eine Mutter hast, die Holocaust überlebt ist quasi, also die fast noch KZ gekommen wäre, meine Mutter ist ziemlich krass immer gewesen. Sie sagte auch, als der ganz Spandau der letzte, ne? Mein Vater sagt, der arme alte Mann, da hat sie gesagt, nee, der soll brummen. Ne? Jetzt machen wir Schluss, denn die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Und wünsche alles Gute. Mal sehen, was die Zuschauer und Zuhörer morgen uns zu dem Thema noch sagen werden. Alles Gute. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Tim Dunke. Und morgen ist Freitag. Morgen sind wir natürlich auch wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer kostenfrei unsere bekannte Nummer. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.